بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der 79. Frage. Was ist die Bedeutung des Iman an Allahs Bücher? Er sagt, seine Bedeutung ist der feste Glaube daran, dass sie von Allah herabgesandt wurden und Allah sie in aller Wahrheit ausgesprochen hat. Und hier geht es natürlich um die nicht gefälschte Version, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Denn wir glauben an das, so wie es herabgesandt wurde, so wie es überbracht wurde, gegeben wurde und nicht in der veränderten Version, wie es aktuell vorzufinden ist, in der Tora und in der Bibel oder im Evangelium. Denn wir glauben an das, wie es korrekt herabgesandt wurde, ohne die Veränderungen und Verdrehungen darin. Daran zu glauben, dass es Allah, von Allah ist, ist natürlich Aqida. Und zusätzlich zu dem Ilm al-Ghaib natürlich, das Wissen über das Verborgene. Und daran zu glauben ist Pflicht und von Aqida. Er sagt, von den Büchern gibt es welche, die von Allah ohne Vorhang und ohne das Mittel der Gesandten, gesandten Engel gehört wurde. Ja, wie zum Beispiel von Musa a.s. direkt wurde gehört. Und von ihnen gibt es welche, die der gesandte Engel zum gesandten Menschen übermittelt hat. Ja, so wie viele eigentlich. Wurde übermittelt von Jibril a.s. zu den Propheten. So wie welche, die Allah mit seiner Hand geschrieben hat. Allah sagt, und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingebung, also Offenbarung, oder hinter einem Vorhang, oder indem er einen Boten sendet. Er bringt hier die Beweis, die Arten sozusagen, wie er eine Sache überliefert. Der einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis das eingibt, was er will. Also was Allah will. Und er sagte, Musa, ich habe dich durch meine Botschaft und mein Gespräch vor den Menschen erwählt. Das heißt, Musa, Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Musa direkt gesprochen. Und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen, steht hier. Und Allah sagt in Bezug auf die Tora, und wir schrieben ihm auf den Tafeln von allem eine Ermahnung und eine Ausführung, ausführliche Darlegung von allem. Das heißt, die Tora wurde auch geschrieben, wie es auch in einem anderen Hadith kommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dem Hadith mit Adam und Musa alayhi salam, wo es heißt, wo Adam sagt, Allah hat dich erwählt mit dem Sprechen zu dir, mit dem direkten Sprechen, und dass er hat dir mit seiner Hand die Tora sozusagen aufgeschrieben. Und er sagt über Isa alayhi salam, und wir gaben ihm das Evangelium. Und über Dawud, und Dawud haben wir Sabur gegeben. Ja, das sind sozusagen die Arten, nochmal bestätigt. Und er sagt, Allah sagt in Bezug auf den Koran, aber Allah bezeugt, dass er zu dir als Offenbarung herabgesandt hat. Er hat es mit seinem Wissen herabgesandt und auch die Engel bezeugen es und Allah genügt als Zeuge. Also dass der Koran eine Offenbarung ist. Einen Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst, und wir haben ihn wahrlich nach und nach offenbart. Das heißt, der Koran wurde immer wieder offenbart. Ja, meistens durch den Engel Jibril a.s., der dann zu ihm kam und diese Sache ihm offenbarte. Und er ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner, mit dem der vertrauenswürdige Geist, das heißt Jibril, herabgekommen ist, auf dein Herz, damit du zu den Überbringern von Warnungen gehörst, in deutlicher arabischer Sprache. Und er sagt, gewiss, diejenigen, die den Ermahnungen verleugnen, nachdem sie zu ihnen gekommen sind, werden der Strafe anheimfallen. Es ist fürwahr ein wahrhaftes Buch, an das das Falsche weder von vorne noch von hinten herankommt, eine Offenbarung von einem Allweisen und Lobenswürdigen. Also alles Beweise dafür, dass der Koran natürlich auch zu dieser Kategorie gehört und dass sie auch offenbart wurde und dass man es nicht verleugnen kann, und wer es verleugnet, erwähnte eine Strafe. All diese Sachen haben natürlich mit Aqida zu tun, denn wenn man es genau nimmt, hat es natürlich mit dem Wissen über das Verborgene zu tun. Denn wir glauben, wenn wir an Allah glauben, dann glauben und wir an die Engel glauben, ja, dann glauben wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch über diese Konstellation her Botschaften sendet, sei es in direkter Form oder hinter einem Vorhang, oder einen Boten entsendet, so wie Allah subhanahu wa ta'ala das möchte. Und die letzte Offenbarung von ihm ist der Koran, und der letzte Prophet ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der auch den Koran übermittelt, offenbart bekommen hat. Und das alles, der Glaube an diese Offenbarung und diesen Prozess der Offenbarung und die Art und Weise der Offenbarung ist von der Aqida, dass wir daran glauben, inshallah ta'ala, und daran festhalten. Barakallahu fikum. Bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.